Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin vielleicht noch ein bisschen was zur Person. Also ich bin seit 24 Jahren Mitherausgeber der Zeitung Graswurzelrevolution, davon 22 Jahre als Koordinationsredakteur und arbeite jetzt seit Anfang Januar 2021 im Archiv für alternative Schrifttum in Duisburg. Der Vortrag heute, es geht um die Geschichte des zerbrochenen Gewehrs. Es geht um die Geschichte des Antimilitarismus und um bestimmte Formen des Antimilitarismus, die mit dem zerbrochenen Gewehr eben auch im Zusammenhang stehen. Was aber ganz wichtig ist, gestern war der Antikriegstag, du hast es ja eben gerade schon erwähnt. Da sollten wir uns natürlich vergegenwärtigen, vor 83 Jahren, am 1. September 1939, begann die Wehrmacht Polen zu überfallen. Das war der Anfang des Zweiten Weltkriegs, dem mehr als 60 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, darunter 27 Millionen Menschen aus der damaligen Sowjetunion, 6 Millionen Juden, 6 Millionen Polen wurden ermordet. Also es ist eigentlich eine unfassbare Zahl an Menschenleben, die dieses unglaubliche Gemetzel zur Folge hatte. Der Antikriegstag ist immer ein wichtiger Bezugspunkt für die Gewerkschaften gewesen, aber eben natürlich auch für die antimilitaristischen und pazifistischen Bewegungen. Vorher war der 1. August der Antikriegstag. Das war der Beginn des Ersten Weltkriegs, dem 15 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, was auch ein unglaubliches Gemetzel war, ein Verbrechen an der Menschheit, wie jeder Krieg natürlich ein Verbrechen an der Menschheit ist. Und ich glaube, mit dem Vortrag heute kann ich euch auch ein paar, denke ich mal, positive Gefühle und Informationen zur Hand geben, die auch vielleicht in solch finsteren Zeiten wie jetzt, in denen eigentlich Antimilitarismus und Pazifismus ein Schimpfwort geworden ist, also ihr erinnert euch dran, ein bekannter Spiegelautor hat uns neulich sozusagen als Lumpenpazifisten beschimpft. Sascha Lobo hat das in seiner vielgelesenen Spiegelkolumne ja von sich gegeben und im Grunde Pazifisten und Pazifistinnen und Menschen mit antimilitaristischer Weltanschauung stehen momentan ziemlich in der Defensive. Wir leben in finsteren Zeiten. Seit dem 24. Februar 2022 gibt es einen brutalen Angriffskrieg des Putin-Regimes, der russischen Armee gegen die Ukraine. Und das wird natürlich leider dafür genutzt, eigentlich wichtige Positionen, Friedenspositionen auch in der Bundesrepublik abzubauen. Also der Beschluss, 100 Milliarden Euro zusätzlich ins Militär zu stecken und den Militäretat auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu schieben, das ist der absolute Wahnsinn aus meiner Sicht. Und das sollten wir als Teil der Friedensbewegung mit viel Elan dagegen ankämpfen. Das ist mir extrem, also das ist extrem wichtig, denke ich. Und es ist aber eben auch extrem wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Kriege eben gemacht werden von Regierungen und dass Kriege aber auch beendet werden können. Der Vietnamkrieg, an den sich ja viele noch erinnern hier, denke ich, ist natürlich auch von den Menschen in Vietnam beendet worden durch den Druck, den sie gegen das übermächtige Amerika bzw. die übermächtigen USA ausgeübt haben, das unter einem extrem hohen Blutzoll. Der ist aber auch deshalb beendet worden, weil es gelungen ist, der Friedensbewegung, vor allen Dingen in den USA, eigentlich extremen Druck auf die Regierung auszuüben und große Teile der Bevölkerung letztlich in den USA gegen diesen Krieg gestimmt waren. Und das, denke ich, kommt jetzt auch wieder auf uns zu, dass wir als Friedensbewegung die Aufgabe haben, jetzt dafür zu sorgen, dass diese Kriegsstimmung, die ja in weiten Teilen auch der Linken zum Teil herrscht heute, dass wir die praktisch bekämpfen, dass wir für das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung, für das Menschenrecht auf Desertion auch kämpfen und dass wir natürlich Deserteure und Deserteurinnen aller Kriegsparteien unterstützen und hier auch ins Land lassen. Also momentan ist es ja so, es sind 11 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, es sind aber vor allen Dingen Frauen und Kinder geflohen. Männer zwischen 18 und 68 können das Land praktisch nicht verlassen. Die werden also als Kanonenfutter zum Zwangsdienst herangezogen und müssen Krieg führen. Auf der anderen Seite ist es so, dass russische Deserteure und Kriegsgegner und Kriegsgegnerinnen immer schwieriger in die Europäische Union einreisen können. Das wird ihnen praktisch fast verunmöglicht. Sie versuchen das natürlich auf dem Wege, dass sie eben über Georgien, also in Georgien sind Zehntausende von russischen Aktivisten und Aktivistinnen jetzt auch gelandet, weil in Russland selber die Diktatur mittlerweile in gewisser Weise installiert wird, also demokratische Formen wurden unter dem Putin-Regime in den letzten Monaten massivst abgebaut. Eine kritische Presse ist praktisch in Russland heute nicht mehr möglich, ohne ins Gefängnis zu kommen. Auch auf der anderen Seite sehr paradox. Heute geht es unter anderem um die Geschichte des zerbrochenen Gewehrs. Ein Mensch, der sehr viel für die Friedensbewegung weltweit, denke ich, getan hat, war Leo Tolstoi. Ein ganz, ganz wichtiger Mensch, denke ich mal, als Pazifist, der auch massiven Einfluss auf Mahatma Gandhi zum Beispiel hatte. Und Tolstoi, heute werden in der Ukraine wurden hunderte Tolstoi-Straßen umbenannt. Und auch nicht nur Tolstoi, eigentlich alle russischen, also auch Dostojewski und Bakunin-Straßen, die es auch tatsächlich gegeben hat, die wurden jetzt alle umbenannt. 100, also es ist eigentlich unglaublich. Während es auf der anderen Seite in Russland mittlerweile unter Strafe steht, Krieg und Frieden von Tolstoi hochzuhalten, das kostet 250 Euro Geldstrafe in Russland. Und wer jetzt zum Beispiel, ja, wie es eben auch viele jetzt getan haben, wo wir hier in der Graswurzelrevolution auch ein sehr interessantes Interview zu drin haben, wer antimilitaristische Agitation in Russland betreibt, wird inhaftiert oder wird mit Geldstrafe und mit Gefängnisstrafen bis zu 15 Jahren gedroht. Das ist also eine ganz bittere Situation. Und, Moment. Ja, er schläft ein, der Russe. Er schläft ein, ja, ich habe ja bis jetzt auch noch nichts gezeigt. Ne? Genau, vielleicht fangen wir doch da mal damit an. Also Thema der heutigen Veranstaltung ist die Sache mit dem zerbrochenen Gewehr, Arbeiterbewegung und Frieden. Das wird euch wahrscheinlich wundern. Arbeiterbewegung und Frieden, was hat das miteinander zu tun? Das hat sehr viel miteinander zu tun. Das hier ist Werther von Suttner, die ja durch ihr Buch Die Waffen nieder eigentlich weltweit berühmt geworden ist, auch den Friedensnobelpreis bekommen hat und einen Kriegsverbrecher wie Alfred Nobel im Grunde dazu bewegt hat, den Nobelpreis auch auszustellen und auch im Grunde seine Taten als Kriegsprofiteur, als Produzent von Waffen und Kanonenfutter sozusagen letztlich zu bereuen. Also eigentlich eine ganz tolle Frau, muss man klar sagen, also eine ganz wichtige Frau für die Friedensbewegung. Werther von Suttner ist natürlich auch dafür verantwortlich, maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass die Deutsche Friedensgesellschaft 1892 gegründet wurde. Die Deutsche Friedensgesellschaft war in ihrer Zusammensetzung, kann man sagen, nicht Teil der Arbeiterbewegung, sondern sie war zum großen Teil kamen die Mitglieder eben aus dem gehobenen Bürgertum, auch teilweise aus dem Großbürgertum und Kleinbürgertum. Es waren vor allen Dingen Leute, also gebildete Leute, die eigentlich dafür eingetreten sind, dass Kriege durch Verhandlungen beendet werden. Aber Kriegsdienstverweigerung zum Beispiel und auch das zerbrochene Gewehr, das waren keine Sachen, die für die Deutsche Friedensgesellschaft, also lange Zeit waren das keine Sachen, die für die Deutsche Friedensgesellschaft von Belang waren. Also die haben sich eher dafür interessiert, wie man auf Elitenebene praktisch Kriege wegverhandelt und da Lösungen findet, was ja auch nicht schlecht ist. Aber sie waren eben nicht Teil dieser antimilitaristischen Bewegung, um die es heute zum großen Teil geht. Also sie waren natürlich später schon Teil, aber in den ersten Jahrzehnten erstmal nicht. Ja, die Deutsche Friedensgesellschaft, wie gesagt, ist jetzt 130 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, ich bin auch Mitglied und wir haben ja hier mit Joachim auch ein sehr bekanntes Mitglied. Und ich glaube, es ist bis heute noch die größte, wichtigste pazifistische Organisation in Deutschland mit 3.800 zahlenden Mitgliedern noch. Also ist nicht mehr so viel, wie es in den 80er Jahren war natürlich. Da war es eine Massenbewegung. Ne? Also die Proteste gegen die Atomaufrüstung mit Pershing II 1980, 81, das hat natürlich Hunderttausende auf die Straße gebracht. Und die vielen, vielen Kriegsdienstverweiger haben natürlich dafür gesorgt, dass die DFGVK einen unglaublichen Zustrom von Mitgliedern hatte. Und die Beratung der DFGVK von zigtausenden Menschen, die den Kriegsdienst verweigert haben in den letzten Jahrzehnten, die ist natürlich großartig und auch der Grund, warum ich Mitglied der DFGVK geworden bin, vor über 20 Jahren natürlich. Die Geschichte des zerbrochenen Gewehrs. Ihr seht auch hier natürlich das Symbol, das zerbrochene Gewehr hat sich im Grunde durchgesetzt als Teil der antimilitaristischen und pazifistischen Bewegung weltweit. Auch hier auf diesem Bild zum 125. Geburtstag von 2017. Das ist von einer Aktion jetzt in Münster. Aber das zerbrochene Gewehr als Symbol kommt ursprünglich tatsächlich aus der anarchistischen Bewegung. Das ist das erste Mal, dass es hier verwendet wurde. Das ist von 1909, The Wappens Nieder, das ist also die Waffen nieder, auch natürlich inspiriert von Bertha von Suttner, aber eben aus einer anarchistischen, antimilitaristischen Zeitschrift, die in Holland erschienen ist, also das antimilitaristische Monatsblatt, was zwischen 1905 und 1930 erschienen ist. Und das ist auch tatsächlich, die ersten Jahre war das zerbrochene Gewehr ein Symbol aus dieser anarcho-syndikalistischen, anarchistischen Bewegung, die also ein wichtiger Teil der Arbeiterbewegung auch war und vor allen Dingen auch der antimilitaristischen Bewegung war. Und das ist tatsächlich, also was vielleicht nicht diesem Klischee des anarchistischen Bombenlegers entspricht. Die Anarchisten, die es gab in Deutschland, waren zum großen Teil nämlich eigentlich Pazifisten, Antimilitaristen. Und diese Bombenleger, das war eine kurze Phase im 19. Jahrhundert, wo es tatsächlich einige wenige Leute gab, die der Meinung waren, man müsste die Herrschenden umbringen, um zur Anarchie zu kommen, zur herrschaftsfreien Gesellschaft. Tatsächlich war die anarchistische Bewegung aus der Spaltung der Ersten Internationale hervorgegangen, die sich in einen marxistischen Flügel und in einen bakunistischen Flügel gespalten hat. Der Hauptgrund für die Spaltung war die Frage, wie kommt man zum Sozialismus, wie kommt man zu einer klassenlosen, herrschaftslosen Gesellschaft. Marx war natürlich der Meinung, durch die Diktatur des Proletariats, Bakunin hat gesagt, die Diktatur des Proletariats, so wie ihr sie euch vorstellt, ist nichts anderes als die Diktatur einer Partei, das führt zu Ausbeutung und Sklaverei. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, muss man klar sagen, Bakunin, das ist von 1873, was er da gesagt hat, hat Recht behalten, also in der Sowjetunion, in den sogenannten realsozialistischen Staaten haben sich diese Entwicklungen, die Bakunin tatsächlich eigentlich im letzten Jahrhundert, im vorletzten Jahrhundert schon vorhergesagt hat, tatsächlich bewahrheitet. Die anarchistischen Zeitungen wie The Wappens Nieder oder eben in Deutschland eben auch zum Beispiel, oh, da kommen wir gleich noch zu, einige andere Zeitungen, die ich euch gleich noch ein bisschen vorstellen werde, die hatten natürlich, wie gesagt, als Erkennungszeichen immer dieses zerbrochene Gewehr. Und es war tatsächlich auch so, dass gerade im Deutschen Reich vor allen Dingen aufgrund von antimilitaristischer Agitation die Produzenten von solchen anarchistischen Publikationen kriminalisiert wurden. Es gab die sogenannten Lokalisten, das war eine im Grunde basisdemokratische Gewerkschaftsbewegung, die also radikaler war als die große Gewerkschaft und sie auch praktisch dann so in gewisser Weise rausgeschmissen wurde, also aus der Sozialdemokratie, zu der sie ursprünglich auch gehörte, ist sie halt auch rausgeflogen, weil sie jetzt so als linksradikal galt. Und diese Lokalisten waren der Meinung, dass man durch eine basisdemokratische Organisierung von unten die Gesellschaft verändern kann, hin zu einer sozialistischen Gesellschaft praktisch und natürlich auch durch die Zerstörung des Militarismus. Das war ein ganz wichtiges Ziel. Viel wichtiger als in vielen kommunistischen Gruppen, weil die waren eher der Meinung, wir müssen einen neuen Staat aufbauen, da brauchen wir auch ein Militär, während die Anarchisten gesagt haben, wir brauchen kein Militär, das führt nur zu Sklaverei, das führt nur zu Kadavergehorsam. Und deswegen ist dieser antimilitaristische Impuls viel stärker gewesen in der anarchistischen Bewegung und führte dann letztlich auch dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg die kleinen also vor dem Ersten Weltkrieg gab es ungefähr 10.000 organisierte Lokalisten in Deutschland, also anarcho-syndikalistische Aktivisten, die dann zum großen Teil auch als Kanonenfutter in die ersten Reihen geschickt wurden im Ersten Weltkrieg. Und es gab dann tatsächlich so Anarchistenlisten, die dann an die Offiziere weitergegeben sollten, also so Soldaten, die dann praktisch rekrutiert wurden und dann als Anarchisten aufgefallen sind, die wurden dann in der Regel schon in den ersten Kriegsmonaten in die erste Reihe geschickt und dort sind sie dann zu Tode gekommen, was man an den Mitgliederrundbriefen, die es auch nach dem sogenannten Burgfrieden tatsächlich noch gab, auch ganz gut erkennen kann. Da sind also sehr viele bekannte Anarchisten, die dann auf diesem Weg als Kanonenfutter sozusagen zu Tode kamen. Nichtsdestotrotz waren gerade im Ersten Weltkrieg die anarchistischen Gruppen und Zeituntergrundzeitungen, die es auch gab, es gab den Ziegelbrenner zum Beispiel, der als Untergrundzeitung erschien, eben die vehementesten Kriegsgegner und Antikriegsaktivisten, Antimilitaristen sozusagen. Das führte dann letztlich auch dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg in der revolutionären Zeit im Grunde, ne, als die Novemberrevolution stattfand, die Lokalisten sich zusammengeschlossen haben und tatsächlich bis zu 180.000 Mitglieder hatten, also eine große anarcho-syndikalistische Gewerkschaft hier in Deutschland entstanden ist. Auch sehr viel, gerade im Rheinland, in Dortmund gab es bis zu 20.000 organisierte anarcho-syndikalisten nach dem Ersten Weltkrieg. Und dieses zerbrochene Gewehr, dieses Symbol, spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle, also diese antimilitaristische Agitation. Das ist jetzt das zerbrochene Gewehr von 1935. nach dem Ersten Weltkrieg wurde die War Assistance International gegründet in Holland zunächst. Und das war die Internationale der Kriegsgegner und Kriegsgegnerinnen. Das waren vor allen Dingen Kriegsdienstverweigerer, die gegründet haben, aber auch Anarchisten, Antimilitaristen, Pazifisten, also aus verschiedenen antimilitaristischen Strömungen. Und die War Assistance International ist bis heute eines, ich würde sagen, aus meiner Sicht das wichtigste antimilitaristische, pazifistische Netzwerk. Also heute sind etwa 90 Organisationen in 45 Ländern Mitglied. Die größte Organisation in Deutschland ist die Deutsche Friedensgesellschaft. Deutlich kleiner ist die Zeitung Graswurzelrevolution, um die es heute auch noch gehen wird. Die ist, da habe ich auch ein paar Exemplare mitgebracht, könnt ihr euch nachher welche mitnehmen. Die ist 1972 gegründet worden und ist assoziiertes Mitglied bei der War Assistance International. Aber dieser Antimilitarismus, also im Grunde ist die aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs entstanden, also wo 15 Millionen Menschen sinnlos abgeschlachtet wurden für die imperialistischen Interessen der Herrschenden. Und dieser antimilitaristische Impuls, der nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ja enorm viele Menschen bewegt hat. Ich hoffe, dass wir den in der nächsten Zeit auch wieder ein bisschen wiederbeleben können, weil darauf, denke ich, müssen wir hoffen, wenn wir nicht in einer Welt aufwachen wollen, die remilitarisiert wird und die für die Krieg dann wieder was ganz Normales ist. Ich hoffe, dass das nicht wieder der Fall sein wird. Dieses zerbrochene Gewehr ist das Symbol der War Assistance International. Das ist das Abgebildete ist ein Sticker von 1935 von der WAI. Und heute sieht es ein bisschen moderner aus, wie ihr seht. Das heißt, da hat die WAI also sozusagen ein zerbrochenes Maschinengewehr im Logo. Ist natürlich passender, sollte man auch für die Dortmunder Polizei mal in Umlauf bringen. Das ist ein ganz wichtiges Symbol. Die Zeitung The Broken Rifle, also das zerbrochene Gewehr, gibt es natürlich auch in mehreren Sprachen, in Spanisch, in Deutsch, Niederländisch. Deutsche Version ist das zerbrochene Gewehr. Ist also eine Zeitung, die also immer noch erscheint und nicht die wichtigste Zeitung der War Assistance International, das ist sicherlich die Peace News. Die erscheint kontinuierlich seit 1936. Also in Deutschland gibt es keine linke Zeitung, die so eine lange Lebenszeit hat, logischerweise, weil zwischen 33 und 45 natürlich alles, was da an linker Publizität in den 20er Jahren da war, eben vernichtet wurde und auch die Menschen vernichtet wurden, die das betrieben haben. Also Karl von Ossietzky sagt euch ja wahrscheinlich was, der Friedensnobelpreisträger, der die Zeitung Weltbühne herausgegeben hat, auch ein ganz wichtiges pazifistisches Organ und antimilitaristisches Organ und dass auch die Wiederaufrüstungspläne des Deutschen Reiches in den 20er Jahren ja auch öffentlich gemacht hat. Und natürlich Soldaten sind Mörder zum Beispiel. Also dieser Ausspruch, der eben nicht von Kurt Tucholsky ursprünglich stammt, aber Kurt Tucholsky wird damit immer in Verbindung gebracht, weil er natürlich als Autor der Weltbühne dafür auch vor Gericht oft stand und diesen Ausspruch oft verwendet hat. Ja, das ist, dieses Symbol kennt ihr auch, das ist das Symbol der War Assistance League, das ist die größte antimilitaristische Organisation in den USA. Auch sehr verdienstvoll, gerade im Zusammenhang, was ich eben erzählt habe, mit dem Widerstand und dem antimilitaristischen Protest gegen den Vietnamkrieg und natürlich gegen sämtliche Kriege der USA, die es ja im Grunde permanent gab und gibt. Ne? Also es ist ja nicht, wir leben ja in Zeiten des Krieges, seitdem wir geboren sind, also nach 1945 gab es zwar keinen Krieg mehr direkt, von dem wir direkt betroffen waren, aber natürlich ist 1999 in Jugoslawien der Angriffskrieg der NATO, also das ist natürlich auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gewesen. Also wenn im Fernsehen gesagt wird, das, was Russland gerade gegen die Ukraine macht, das ist der erste Krieg in Europa und der erste Angriffskrieg, dann kann ich nur lachen, das ist natürlich kompletter Unsinn. Also nur weil die NATO den Angriffskrieg geführt hat, ist es plötzlich kein Krieg mehr. Das ist eine humanitäre Intervention. Das ist natürlich Propaganda, gegen die wir uns stellen müssen. Ja, was ich eben erzählt habe, Leo Tolstoi, ganz wichtige Person für den Pazifismus, für den Antimilitarismus und natürlich auch für den Anarchismus. Also er war ein christlicher Anarchist und auch ein wichtiger Vertreter des gewaltfreien Anarchismus. Das ist hier eine Ausgabe von der Sozialist, Organ des Sozialistischen Bundes, herausgegeben von Gustav Landauer, auch ein ganz wichtiger Vertreter des anarchistischen Pazifismus und auch des zerbrochenen Gewehrs als Symbol letztlich. Gustav Landauer war ja Mitglied der Münchner Räterepublik und ist 1919 auch auf bestialische Weise ermordet worden von neofaschistischen Freikorps-Truppen. Erich Mühsam ist dem eigentlich nur entgangen, weil er schon im Kerker saß. Also sonst hätten sie ihn natürlich auch umgebracht. Also es war von daher für Gustav Landauer eine Katastrophe natürlich, aber für Erich Mühsam, der hatte nochmal Glück gehabt, dass er schon im Knast war, als die faschistischen Freikorps letztlich gewütet haben und ausradiert haben, was es dort an Errungenschaften in München gab. Das ist Gustav Landauer, ist natürlich ein altes Bild von 1890, so sah er 1918 nicht mehr aus. Genau, der Syndikalist, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass die Anarcho-Syndikalisten nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich eine relevante Kraft waren. Der Syndikalist war eine anarcho-syndikalistische Wochenzeitung der FAUD, der Freien Arbeiterunion Deutschlands. Diese Zeitung ist auch für die antimilitaristische Bewegung extrem wichtig gewesen. Die Auflage nach dem, also 1919 war sage und schreibe 120.000 wöchentlich. Also das kann man sich heute kaum vorstellen, dass wir eine linke und in dem Fall sogar anarcho-syndikalistische Zeitung haben mit so einer hohen Auflage. Also das ist natürlich fantastisch gewesen. Und war aber eben nur eine Zeitung von ganz, ganz vielen. Also in den 20er Jahren gab es tatsächlich auch sehr, sehr viele antimilitaristische, pazifistische Bewegungen und eine revolutionäre Phase, kann man sagen, in der ganz, ganz viele tolle Ideen verbreitet wurden und in denen das zerbrochene Gewehr ein wichtiger Bezugspunkt war und auch ein Erkennungszeichen für Leute, die sich gegen Krieg und Militarismus gestellt haben. Hier seht ihr ein Cover, nieder mit der Gewalt, nieder mit dem Militarismus und natürlich die Soldaten, die Weltkriegssoldaten, die ihr Gewehr zerbrechen. Das ist auch so eine schöne Zeichnung, ein typisches Bild auch damals, ne? Also schon auch so ein bisschen natürlich Jugendstil orientiert zum Teil, aber eben auch ganz klar Antimilitarismus. Da oben natürlich das Symbol des deutschen Militarismus, ne? Also der preußische dicke Hindenburg mit Pickelhaube und Schwert und Pistole. Und natürlich Handgranaten rundherum. Und wie ihr seht, wankt seine Statue. Und genau, die Freiheit mit der Fahne, nieder mit der Gewalt, stößt ihn vom Sockel. Also ein symbolhaftes Bild, was leider nicht richtig umgesetzt wurde. Hindenburg hat ja seine Dolchstoßlegende tatsächlich weiter verbreiten können und ist ja dann auch Reichskanzler geworden und letztlich Steigbügelhalter für Adolf Hitler. Und sein Vorgänger als Reichskanzler. Das ist also eine tragische Figur, ein Verbrecher aus meiner Sicht auch. Im Ersten Weltkrieg war Hindenburg massiv an den Kriegsverbrechen des Deutschen Reiches beteiligt und auch dafür verantwortlich letztlich. Und da kommen wir aber gleich noch zu. Nie wieder Krieg. Ja, Käthe Kollwitz kennt ihr natürlich alle, ganz wichtige Figur auch in den 20er Jahren, mit großem Einfluss auch auf die antimilitaristisch-anarchistische Bewegung. Das hier ist zum Beispiel die Zeitung Die Schaffende Frau. Das war eine anarcho-syndikalistische Frauenzeitung aus Dresden, pazifistisch auch, ne? Also ihr seht hier, die Zeichnung ist auch von Käthe Kollwitz, die hat also auch für diese Zeitung tatsächlich Zeichnungen produziert, also das ist ein Linolschnitt. Und hier seht ihr das Cover Die schaffende Frau mit dem Untertitel Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungs-, Schul- und Frauenfragen, Moden neuer Richtung, Schneiderei und Handarbeit. Genau, das führt meistens dazu, dass die Leute darüber lachen. Also auch gerade, wenn ich das mal in so einer anarchistischen Szene oder so zeige, weil die Leute das nicht nachvollziehen können. Aber der Hintergrund ist, dass es tatsächlich der antimilitaristischen, anarchistischen Presse auch darum ging, die bürgerliche Presse komplett zu ersetzen. Und das heißt zum Beispiel, die proletarische Frau sollte auch in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Sachen zu produzieren. Und deswegen eine Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungs-, Schul- und Frauenfragen. Auch diese antiautoritäre Erziehung, die ist ja kein Produkt der 68er-Bewegung, sondern in den 20er Jahren, zum Beispiel Summerhill, diese freie Schule, die es ja immer noch gibt, die ist in Dresden gegründet worden und dann danach erst nach England ausgewandert. Das ist im Grunde alles aus dieser pazifistisch, antimilitaristisch-anarchistischen Bewegung der 20er Jahre hervorgegangen. Und das sieht man ja also eben an solchen wirklich großartigen Frauenzeitungen. Also die Inhalte sind wirklich fantastisch, die schaffende Frau. Wenn man die Artikel liest, es gibt ein Buch, das ist im Unrast Verlag erschienen, was also ein Reprint der Texte aus der Zeitung ist, ist einfach großartig. Also ist der Zeit weit voraus und war ein ganz wichtiges Blatt der 20er Jahre. Genauso Kinderwille, Organ der freiheitlichen Kindergruppen. Das ist eine Zeitung tatsächlich, die an Kinder und Jugendliche verteilt wurde. Und auch hier seht ihr auch mit dem Bild Proletarierknabe den Notschnitt von Arthur Streiter. Ich lese euch mal kurz den Text vor, wenn man es nicht so richtig erkennen kann, weil es ein bisschen unscharf ist. Hallo, liebe Kinder, wisst ihr schon, wir bauen jetzt Panzerkreuzer. Ihr sagt einmal, woher kommt denn das Geld dazu, wo wir doch nötiger Wohnungen bräuchten als schwimmende Mordmaschinen? Das Geld zum Bauen müssen die Arbeiter durch Steuern und Zölle auf Lebensmittel aufbringen. Erst muss der Arbeiter das Geld aufbringen, dann beutet ihn der Unternehmer mit seinen sauer verdienten und abgehungerten Steuergroschen aus. Und schließlich wird er noch mit denselben Mordwaffen, die sie selber bauten, umgebracht. Ist das nicht ein herrlicher Fortschritt im 20. Jahrhundert? Also wie gesagt, das ist eine Kinderzeitung, also auch für, ist eigentlich ziemlich großartig. Religion tut Not, ein wahres Geschichtchen. Tante Anni ist zu Besuch gekommen und lässt es sich angelegen sein, den 5-jährigen Bubi in die biblischen Geschichten einzuführen, denn sie glaubt, dass seine religiöse Erziehung vernachlässigt sei. So liest sie ihm eines Tages von der Hochzeit zu Kana vor und Jesus sprach zu seiner Mutter, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, worauf Bubi in strahlender Bewunderung herausplatzt, oh Mensch, der war aber frech, was? Liebe Kinder, solltet ihr den Inhalt nicht verstanden haben, so schreibt an die Redaktion. Also ich finde das eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie tatsächlich auch versucht wurde, antimilitaristische Agitation ja, an Jugendliche und an Kinder zu vermitteln. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht wirkt es auch skurril, aber es ist trotzdem, denke ich mal, ein ganz tolles Zeitdokument. Und auch das schlägt eigentlich so jedes antimilitaristische Herz meiner Meinung nach hoch, wenn man sowas liest. Genau, die Schöpfung, die Freie Jugend, genau, ich werde jetzt nicht alles vorstellen, also die Freie Jugend ist eine ganz wichtige Zeitung gewesen, Blatt der jungen Anarchisten, das war eben auch von Ernst Friedrich, der Redakteur, layoutet worden. Da seht ihr auch das zerbrochene Gewehr, die Sonnenwende und Weltenwende, das war eben zu der Zeit in den 20er Jahren noch nicht faschistisch besetzt. Man muss halt sagen, die Nazis haben tatsächlich auch viele Sachen, die ursprünglich links oder sozialistisch oder so waren, versucht zu vereinnahmen. Auch diese Sonnenwendfeiern waren ursprünglich keine Feiern von Faschisten. Das wurde eigentlich von den Nazis praktisch übernommen, genau wie die ja auch den 1. Mai dann als Feiertag gemacht haben und so. Also bestimmte Errungenschaften, auch selbst der Name Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, mit Sozialismus hatte diese Partei ja überhaupt gar nichts zu tun. Es ging darum, Propaganda zu machen und natürlich Begriffe sich anzueignen, die ursprünglich eine ganz andere, durchaus positive Bedeutung hatten. Genau wie halt diese Sonnenwendfeiern, die eben von vielen pazifistischen, antimilitaristischen Gruppen eben auch in den 20er Jahren noch gefeiert wurden. Aber heute natürlich aufgrund dieser historischen Geschichte, also Sache natürlich etwas weniger unbefangen gemacht werden könnte. Das Gleiche gilt natürlich für diese ganze Freikörperkultur, die in den 20er Jahren eben keineswegs nationalsozialistisch war, sondern eben auch aus dieser ja, lebensfrohen Bewegung im Grunde hervorgegangen sind. Ne? Junge Anarchisten, das Programm dieser militaristischen, anarchistischen Jugendbewegung ist ganz einfach. Gegen Militarismus, Kirche, Staatsschule, gegen jede Autorität, wirtschaftliche und geistige Knechtschaft, für den konsequenten Antimilitarismus, Atheismus, Freiheit in Erziehung und Bildung, für eine freiheitlich-sozialistische, anarchistische Gesellschaft. Also das ist nur das Programm, ganz kurz zusammengefasst auf der Titelseite. Und diese Zeitung selber war, hatte eine hohe Auflage, hat also viele junge Jugendliche vor allen Dingen bewegt. Also es gab tatsächlich auch eine große syndikalistische, antimilitaristische Jugendbewegung in den 20er Jahren, die natürlich durch 12 Jahre Nationalsozialismus komplett ausradiert wurde. Nicht nur diese Bewegung wurde ausradiert, sondern auch das Wissen darum. Und ich bin froh, dass ich durch meine Forschungsarbeit im Grunde eine Menge von diesem Wissen mir selbst erarbeiten konnte. Und es ist, glaube ich, wichtig, in die Archive zu gehen und dort zu wühlen und sich da mit der Geschichte dieser eigenen, auch der eigenen Bewegung sozusagen nochmal genauer zu beschäftigen. Genau, das ist eine Ausgabe Krieg dem Kriege auch. Ne? Ihr seht natürlich auch hier wieder das Symbol, auch wieder in die Notschnitt, also auch diese typische Machart. Und da seht ihr Gewehre, die natürlich mit einem großen Hammer zerstört werden. Also die Zerstörung des Militarismus, das zerbrochene Gewehr immer als Symbol der Zerschlagung des Militarismus, der Zerschlagung auch des Kadavergehorsams. Und das ist natürlich eine Utopie gewesen damals, noch viel stärker als heute. Damals sind kleine Jungs zu Soldaten gedrillt worden schon, also schon im Kindergartenalter. Und das war also eine Zeit, die extrem gruselig war. Und ich glaube auch, dass der deutsche Faschismus der schlimmste von allen war, hat auch damit zu tun mit diesem Preußentum, mit diesem Kadavergehorsam, der den Kindern eben, vor allem den Jungen, eben schon von klein auf aufoktroyiert wurde durch brutale Erziehung, durch Militarismus schon im Kindergarten eigentlich. Ja, ganz wichtig für antimilitaristische und anarchistische Bewegungen ist Ernst Friedrich. Ernst Friedrich hat 1923 das Antikriegsmuseum in Berlin gegründet. Das wurde möglich dadurch, dass er diesen Bestseller geschrieben hat, Krieg dem Kriege. Das meiner Meinung nach vielleicht wichtigste Antikriegsbuch der 20er Jahre, hat eine Millionenauflage, ist in mehreren Sprachen erschienen. Und auch hier auf der Rückseite ist auch ein Text von Kurt Tucholsky dazu. Also es ist sicherlich ein Buch, was einfach unglaublich viele Menschen aufgeklärt hat über das wahre Bild des Krieges, was Krieg bedeutet. Ich habe auch ein paar schreckliche Bilder für euch hier aufbewahrt. Also dieses Antikriegsmuseum ist natürlich 1933 von den Nazis zerstört worden. Ernst Friedrich hat das Land verlassen, ist geflohen, ist erst in die Schweiz und dann nach Frankreich ins Exil gegangen. Und das Antikriegsmuseum wurde erst viel, viel später wieder neu aufgebaut. Aber natürlich, ich war auch mal da, zeige ich auch gleich ein paar Bilder von, ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was es natürlich in den 20er Jahren an Bedeutung hatte. Weil dieses Buch war das auflagenstärkste Antikriegsbuch. Und es ist halt eben nicht nur in Deutschland verbreitet worden, aber im deutschsprachigen Raum, sondern es ist von Anfang an in mehreren Sprachen gewesen und dann praktisch auch möglichst günstig produziert worden, damit es die Proletarier eben auch lesen können. Und es ist ein extrem aufklärerisches, aber auch extrem hartes Buch mit vielen Bildern, die aber eben auch viel klar machen, was Krieg bedeutet, was der Erste Weltkrieg bedeutet. Der Ernst Friedrich selber ist im Ersten Weltkrieg in schwere Kerkerhaft gekommen, weil er den Kriegsdienst verweigert hat, weil er Sabotage betrieben hat. Also er ist als Pazifist nochmal mit einem blauen Auge in Anführungsstrichen davongekommen, ist aber eben inhaftiert gewesen, weil er sich geweigert hat, in den Krieg zu ziehen. Also als Kriegsdienstverweigerer im Kerker gewesen sozusagen. Und dieses Buch, was er gemacht hat, ist eben auch Teil seiner Arbeit gewesen. Also er hat viel antimilitaristische Jugendarbeit betrieben. Ne? Also das ist hier zum Beispiel eine Zeichnung eines 13-Jährigen. Der kleine 13-jährige Zeichner gab dazu folgende Erklärung. Also der Titel ist Der Unterschied zwischen Mörder und Soldat besteht darin, dass der Mörder ein Raubmörder, ein Lustmörder oder sonst ein Mörder ist. Dieser hat gegen das fünfte Gebot gehandelt. Also droht ihm der Tod oder das Gefängnis. Dagegen der Soldat ist auch ein Mörder, ein Berufsmörder, und zwar der größte, den es gibt, ein Massenmörder. Je mehr er mordet, je mehr Ruhm erwirbt er sich. Ihm setzt man den Lorbeer auf, ihm hängt man das Eiserne Kreuz und andere Orden um, wegen fingerfertiges Morden. Er, der Soldat, ist der grausamste Mensch, den es gibt, so auf deutscher wie auf feindlicher Seite. Fluch denen, die ihnen das Morden lehrten und sie dazu veranlassten. Also sind beide Mörder. Krieg bedeutet Morden. Er bringt Hunger, Schmach, Elend, Not, Tod, Sorgen und Schmerzen. Darum lasst ab von dem Morden und kehrt zum Frieden zurück. Also eine Kinderzeitung und ein Text aus Proletarischer Kindergarten, das war auch eine auflagenstarke Schrift von Ernst Friedrich, die in das Krieg dem Kriege-Buch zum Teil integriert wurde. Ja, hier seht ihr eigentlich so die Aufmachung, wo ich meine, dass es sehr aufklärerisch ist. Hier zum Beispiel auf dem einen Foto aus den Augusttagen 1914, begeistert, wofür? Und dann auf der nächsten Seite, für das Feld der Ehre. Und dann natürlich die abgeschlachteten Soldatenleiber, die dann massenhaft in den Kanonengräben gelandet sind im Ersten Weltkrieg. Dieser Stellungskrieg, ich denke, wir werden das jetzt in der Ukraine auch erleben, dass sich dort womöglich auch über Jahre ein Stellungskrieg entwickeln wird. Und es kommt darauf an, dass wir massiv dagegen protestieren, dass wir auch klar machen, es kann so nicht weitergehen. Es kann nicht weiter Militär und Waffen, also es kann nicht wieder Waffen reingepumpt werden. Es muss auch zu Verhandlungen kommen, es muss zu einer friedlichen Lösung kommen. Also es kann dieser Krieg, auch Russland, also die neben den USA die größte Atommacht der Welt, ist auch nicht zu besiegen von der Ukraine, das ist auch klar. Also das jetzt, was Annalena Baerbock da von sich gibt, da kann man sich als Antimilitarist nur die Haare raufen und sagen, das ist eigentlich unglaublich, dass diese Person Außenministerin werden konnte. Weil ich glaube, dass, ich meine, das ist einfach nicht mehr im Bewusstsein, was Krieg bedeutet. Natürlich auch für Putin nicht im Bewusstsein. Das ist ein großes Problem und auch für viele Menschen in Russland natürlich nicht. Ganz kurz, der andere ist auch nicht gestern, der hat von einem Grünen. Er läuft mit NG rum und Schussweste und steht auf dem Bilder und macht das. Ja, na klar. Ja. Wie gesagt, sind jetzt auch noch Bilder aus Krieg, denn Kriege. Das Buch ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe das als Jugendlicher gelesen. Es hat mich sehr beeindruckt und auch mich in meiner Kriegsverweigerung natürlich auch motiviert. Nach dem Kriege der deutsche Kronprinz als Schwerstarbeiter, natürlich mit Tennisschläger, wie ihr hier seht, und der kriegsverletzte Proletarier bei seinem täglichen Sport. Ne? Also praktisch seht ihr ja, also die Hand ist zerstört, also er hat dann eine Metallvorrichtung sozusagen. Oder hier, der Krieg bekommt mir wie eine Badekur, Hindenburg. Die Badekur des Proleten, fast das ganze Gesicht weggeschossen. Also ich finde, diese Bilder sind schwer zu ertragen. Sie zeigen aber eben auch, was Krieg bedeutet. Dass Proletarier in erster Linie, dass die armen Menschen im Krieg praktisch zerfetzt und misshandelt, ja, und dass sie zerstört werden, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Buch kann man natürlich sehen, was diese Zerstörung auch damals natürlich noch vielleicht stärker noch ausmachte als heute. Heute gibt es die moderne Chirurgie oder so weiter, da würde der wahrscheinlich ein neues Gesicht bekommen. Das war damals natürlich gar nicht möglich. Also erst dann ohne diese Gesichtshälfte praktisch hat er weitergelebt, aber unter, glaube ich, unglaublichen Bedingungen. Ja, das ist ein Foto, das habe ich gemacht im Antikriegsmuseum. Das ist ein zerbrochenes Gewehr mit der Sonne im Hintergrund natürlich. Also auch dieses Hoffnungszeichen, dass eben durch das zerbrochene Gewehr, durch das Verschwinden des Militarismus im Grunde die Sonne auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen scheinen wird und wir natürlich zu einer menschenfreundlichen Gesellschaft, zu einer herrschaftsfreien sozialistischen Gesellschaft kommen können. Das Bild habe ich zwar erst vor ein paar Jahren gemacht, dieses Tuch mit dem zerbrochenen Gewehr ist aber tatsächlich aus dem Jahre 1923, also aus dem Gründungsjahr des Antikriegsmuseums. Und wie ihr seht, es war natürlich einfach oder ist eigentlich bis heute ein ganz, ganz wichtiges Motiv, gerade eben aus dieser proletarischen, aus der Arbeiterbewegung, nicht aus dieser elitären pazifistischen Bewegung, die es ja eben auch gab. Aber das war in den 20er Jahren auch für die Deutsche Friedensgesellschaft immer noch so ein bisschen verpönt. Das waren eben die Proletarier und das waren die Soldaten und so, während die Pazifisten der DFGV, der Deutschen Friedensgesellschaft, damals in erster Linie, wie gesagt, aus dem Großbürgertum kamen, aus dem Bürgertum. Das waren also gebildete Menschen, die natürlich edle Gedanken hatten. Die haben aber sehr elitär gedacht. Also die Proletarier waren ihnen zum Teil scheißegal. Und das ist natürlich bei diesen antimilitaristischen, also ich will das jetzt nicht so generalisieren, aber zum Teil ist das so. Also ich will jetzt hier nicht gegen die DFGVK wettern, ist klar. Ja gesagt, aber historisch gesehen... Der Westdeutsche Landesverband, der ja in den 20er Jahren dann auch so die Zuwendung zur Arbeiterschaft versucht hat, also von daher war das so ein bisschen Genau, also im Grunde kann man sagen, ab 1921, also mit der Gründung der War Resistance International, hat sich das zerbrochene Gewehr weltweit durchgesetzt. Eben nicht nur als ein Symbol aus der anarchistischen Bewegung, was es ursprünglich eigentlich war, sondern als Symbol der antimilitaristischen und pazifistischen Bewegung allgemein. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine sehr schöne Statue, die steht am Antikriegsmuseum in Berlin. Ich kann euch natürlich wärmstens empfehlen, sich das mal anzugucken. Das Antikriegsmuseum ist auch Teil der War Resistance International, also auch Mitglied. Ist ein tolles Museum, aber es ist natürlich eine Rekonstruktion. Das heißt, da sind die Originale wurden von den Nazis zerstört. Ne? Also auch viele, auch zerbrochene Gewehre, die ist natürlich auch zum Beispiel in der Bakunin-Hütte, gab es auch draußen ein großes zerbrochenes Gewehr und die ist natürlich dann 33 von den Nazis, sind diese antimilitaristischen Insignien wurden vernichtet. Also es ging den Nazis natürlich auch darum, das Wissen, aber eben auch die Bezugspunkte letztlich zu zerstören und zu zerschlagen. Und das zerbrochene Gewehr war kein Symbol, was die Nationalsozialisten für sich hätten vereinnahmen können, weil das war das Symbol der politischen Gegner des Militarismus. Also von daher undenkbar, dieses Symbol sich auch anzueignen. Und das ist den Faschisten ja auch bis heute nicht, die haben es auch nicht versucht, warum auch? Das ist natürlich ein gutes Symbol, um auch klare antimilitaristische Positionen auch nochmal klar zu machen. Das ist jetzt im Antikriegsmuseum, das habe ich gemacht 2017, die IDK nämlich gefeiert, die Internationale der Kriegsgegner aus Berlin, die eben nicht sich der DFGVK angeschlossen hat, sondern weiterhin eher so eine Graswurzelposition vertritt und die 1947 gegründet wurde. Und gab es eine Feier, da durfte ich einen Redebeitrag zu halten und von daher war ich da im Antikriegsmuseum. Rechts, da seht ihr den mit dem Vollbart, das ist der Neffe von Ernst Friedrich, der also das Museum 1968 wieder aufgebaut hat oder versucht wieder aufzubauen. Also es ist, wie gesagt, zum großen Teil sind es Rekonstruktionen. Und daneben ist Wolfram Bayer, der Sprecher der IDK Berlin, auch ein wichtiger Pazifist. Und in der Mitte natürlich das Symbol der War Sisters International. Und hier seht ihr an der Seite das Symbol der IDK, International der Kriegsgegner, sich im Westen hat sich die IDK eigentlich der DFGVK angeschlossen. Also die DFGVK ist ja auch ein Zusammenschluss von verschiedenen pazifistischen Organisationen, auch dem Verband der Kriegsgegner zum Kriegsdienstgegner. Und ist ja von daher auch natürlich eine große Organisation. Die IDK Berlin selber hat immer noch so einen eigenen Stand, so einen eigenen Status in gewisser Weise. Und natürlich auch diese stärkere Bezüge auf Anarchisten wie Pierre Ramu, also ein Anarcho-Pazifist aus Österreich und auf andere, der hier auch zu sehen ist. Da ist das Symbol der IDK, aber das Symbol unterscheidet sich jetzt nicht groß von den anderen zerbrochenen Gewehren. Der Freie Sozialist war nach dem Zweiten Weltkrieg, also während des Zweiten Weltkriegs sind Antimilitaristen ermordet worden. Erich Mühsam 1933 direkt verhaftet worden, 1934 im KZ Oranienburg auf bestialische Weise ermordet worden. Das Antikriegsmuseum, wie gesagt, auch zerstört worden und im Grunde haben viele Pazifisten das Land verlassen, auch also nicht nur anarchistische Pazifisten, sondern auch andere, zum Beispiel auch der Schwanche, ne, Magnus Schwanche, also ein Pazifist und wichtiger Vertreter der Vegetarierbewegung. Der hat das Land auch natürlich 33 verlassen, ist ins Exil gegangen in die Schweiz. Während des Zweiten Weltkriegs sind die Anarchisten zum großen Teil inhaftiert worden in Konzentrationslagern. Bis 1938 ist ein großer Teil der noch Lebenden, die sich konspirativ getroffen haben und eingeschmuggelte Zeitungen in Schachvereinen und Gesangsvereinen gelesen haben. Konspirativ, wie gesagt, ne, also getarnt als Schachverein oder Gesangsverein, zerschlagen worden. Es gab dann 1938 die letzten Prozesse. Das heißt, diese große anarcho-syndikalistische Bewegung, die es nach dem Ersten Weltkrieg gab, die ist im Grunde in 12 Jahren Nationalsozialismus in Deutschland komplett ausradiert worden. Im Exil gab es natürlich Leute, die noch dann auch nach Spanien gegangen sind, im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Aber in Deutschland selber gab es praktisch nicht so viel. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es aber den Versuch, wieder an die 20er Jahre anzuknüpfen. Dazu gehört eben zum Beispiel der Freie Sozialist, diese Zeitschrift aus Hamburg, die eigentlich auch mit holländischen Genossinnen und Genossen zusammengemacht wurde. Natürlich auch eine klare antimilitaristisch-pazifistische Antikriegsposition, aber eben von wenig Erfolg gekrönt, kann man sagen. Erst in der Nachkriegszeit waren die meisten antimilitaristischen Gruppen entweder christlich-pazifistisch oder marxistisch orientiert. Das hier ist ja ein bekanntes Bild, das kennt ihr von Otto Pankok von 1950, also Christus zerbricht das Gewehr. Das ist natürlich ein wichtiger Bezugspunkt, gerade auch für christliche Pazifisten. Und im Grunde war auch denke ich mal, ein ganz wichtiges Kunstwerk, was eben auch dazu geführt hat, diese antimilitaristische, pazifistische Bewegung stärker auch in den christlichen Zusammenhängen unterzubringen. Ne? Also in den evangelischen Studierendengemeinden zum Beispiel. Also es gab viele, die da natürlich gerade in der Ostermarschbewegung eine Rolle gespielt haben, ne? Und dann auch vor allen Dingen in der großen Anti-Pershing-Bewegung, die es dann 1980, 81 in Deutschland, in Westdeutschland gab. Und da spielte natürlich der christliche Pazifismus eine nicht unwesentliche Rolle. Und natürlich auch das Symbol, wie gesagt, es ist eben auch aus dieser rein proletarisch, antimilitaristisch-anarchistischen Ecke herausgekommen und ist heute eigentlich ein allgemeines pazifistisches und antimilitaristisches und anerkanntes Symbol. Das ist eine ganz wichtige, aus meiner Sicht wichtige Zeitung im französischsprachigen Raum, Anarchisme et Non-Violence, ist 1964 bis 1974 erschienen und war eine Vorläuferzeitung auch der Zeitung Graswurzelrevolution, genau wie die direkte Aktion Libertär-Pazifistische Blätter, die 1965 in Hannover gegründet wurde und sozusagen eine der ersten Graswurzelzeitungen war. Es war die Vorläuferin von der Graswurzelrevolution. Und von daher eine, aus meiner Sicht, sehr wichtige Zeitung. Die Gewaltfreie Aktion von, kennt ihr wahrscheinlich alle, die Zeitung, die von Theodor Ebert gegründet wurde 1968, die spielte natürlich eine wichtige Rolle. Sie galt aber in einer antimilitaristischen Bewegung eben als zu staatsfreundlich und eben ja im Grunde in dieser altpazifistischen Tradition stehend, dass sie eben nicht einen kämpferischen, antimilitaristischen Pazifismus vertreten hat, sondern einen elitären Pazifismus, der sich an die Eliten vor allen Dingen wendete. Und das führte dann letztlich dazu, dass Wolfgang Hertle 1972, im Sommer 1972, die Zeitung Graswurzelrevolution gegründet hat. Die Zeitung gibt es jetzt seit 50 Jahren, hat eine Auflage immer zwischen 3.000 und 5.000 gehabt. Oft Massenzeit. Antikriegsblätter haben dann Auflagen bis zu 55.000 auch gehabt, also Massenzeitung. Die Zeitung selber hat eine ganz klare Position. Das heißt, sie, zerbrochene Gewehr ist natürlich ganz wichtig. Die Zeitung ist auch direkt Mitglied, also assoziiertes Mitglied der Voices International geworden und ist es bis heute. Das heißt, diese 90 Organisationen in 45 Ländern sind ganz wichtige Bezugspunkte. Also, das heißt zum Beispiel ganz konkret, als der Jugoslawienkrieg 1999 eskalierte, haben wir als Redaktion vor allen Dingen die antimilitaristischen Gruppen aus ganz Jugoslawien zu Wort kommen lassen, die Frauen in Schwarz, also auch von allen Kriegsseiten, die sich eben vehement gegen den Krieg gestellt haben, die auch klar gesagt haben, am Himmel die NATO, am Boden Milosevic. Das heißt, von oben kriegen wir die NATO-Bomben auf den Kopf und hier unten tritt uns das Regime von Milosevic. Und das heißt, wir haben immer eine andere Position sozusagen zwischen den Bänken. Wir haben es nicht wie die Junge Welt gemacht, die sich auf Milosevic-Seite gestellt hat. Oder auch wie die Taz, die sich zum Kriegspropagandablatt des grünen Außenministers gemacht hat, der gesagt hat, wir müssen ein zweites Auschwitz verhindern 1999, was auch bis heute unsäglich, denke ich mal, ist und immer noch nicht. Also es ist ja auch eine gewisse Form von Auschwitz-Lüge, was der da gemacht hat. Das ist eigentlich auch ungeheuerlich, was da passiert ist. Also immer wenn die Grünen in Deutschland, in der Bundesrepublik an die Regierung kommen, gibt es Krieg, könnte man fast sagen. Ist also, man sollte keine Hoffnung in diese Partei setzen. Und Stopp, die Kriegsmaschinerie ist natürlich jetzt auch ganz wichtig. Also vielleicht noch kurz zum Jugoslawienkrieg. Da war es so, dass wir haben also auch Massenzeitungen gemacht, die auch verteilt wurden mit 35.000 Auflage. Eine wurde davon kriminalisiert, und zwar, weil wir zur Desertion, wir haben alle Soldaten zur Desertion aufgerufen, also alle NATO-Soldaten, aber auch alle UCK- und Milosevic-Soldaten sozusagen. Und dann unter anderem eben zu Blockaden in Calw, wo natürlich die NATO-Einheiten auch stationiert waren, aufgerufen. Das führte dann dazu, dass Strafverfahren eingeleitet wurden wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, wegen Aufruf zur Desertion. Dann wurden Aktivisten in Berlin verhaftet, bei einer Demonstration diese Massenzeitung verteilt haben. Die wurden ED behandelt, das heißt, deren Fingerabdrücke wurden genommen. Es wurden Strafverfahren in Berlin von der Staatsanwaltschaft Berlin gegen die Aktivisten eingeleitet. Dann hat die Staatsanwaltschaft Berlin einige Wochen später festgestellt, ja gut, die Zeitung wurde zwar in Berlin verbreitet, aber das ist ja ein Produkt des Verlags Graswurzelrevolution. Also muss die Staatsanwaltschaft Heidelberg, weil der Verlagssitz der Graswurzelrevolution, die ja dezentral organisiert ist, ist in Heidelberg. Hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg erstmal einige Monate weiter praktisch recherchiert und festgestellt, ja gut, der Verlagssitz ist zwar in Heidelberg, der presserechtlich verantwortliche Redakteur sitzt aber in Münster. Also muss die Staatsanwaltschaft Münster das Verfahren an sich reißen. Dann wurde ich angerufen und gesagt, ja, Dr. Drücke, gegen Sie wird ermittelt wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Und okay, ja, das muss man mir schon schriftlich zustellen. Also am Telefon kann mir natürlich jeder sagen, dass gegen mich ermittelt wird. Das kann ich jetzt so nicht so ganz ernst nehmen. Ja, und dann ist mir das natürlich auch schriftlich zugestellt worden. Also das heißt, ich war der erste Journalist in der Geschichte der Bundesrepublik, der wegen Desertionsaufruf und als presserechtlich Verantwortlicher halt in dem Fall kriminalisiert wurde. Das Verfahren wird also auch entsprechend hochgehängt. Es wird auch ziemlich viel darüber berichtet. Es gab insgesamt 35 Verfahren gegen Leute, die diesen Aufruf unterschrieben haben. Einige sind mit Geldstrafen belegt worden, andere sind freigesprochen worden. Also ganz unterschiedliche Urteile. Also weil es natürlich auch die Gerichte hatten auch eine unterschiedliche Einstellung. Es ist ja eigentlich klar, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Die Bundesrepublik Deutschland durfte überhaupt keinen Krieg führen und schon gar nicht einen Angriffskrieg. Das ist also ein klarer Verstoß gegen das Grundgesetz gewesen. Auf der anderen Seite gab es natürlich eben auch Richter, die ganz klar auf der Regierungslinie waren und dann Leute verurteilt haben. Bei mir war der Fall dann so, dass es eben bei presserechtlichen Verfahren ist die Verjährung 6 Monate. Mein Anwalt hat dann empfohlen, dass ich doch mal von der Druckerei mir schicken lassen soll, wann denn die Zeitung gedruckt und ausgeliefert wurde. Und das war dann genau 6 Monate und 2 Tage, nachdem mir schriftlich das Verfahren zugestellt wurde. Das heißt, die haben halt über 6 Monate gebraucht, um festzustellen, dass ich presserechtlich verantwortlich war, obwohl das im Impressum stand. Also ein Blick ins Impressum hätte es eigentlich getan, aber die Staatsanwaltschaft hatte dann in dem Fall einfach praktisch versagt, könnte man sagen. Also diese dezentrale Struktur der Zeitung Graswurzelrevolution hat sich da auch, denke ich mal, bewährt, könnte man sagen. Musst du schon los? Also die spannenden Sachen kommen doch erst noch. Alles klar, Jochen. Mach's gut. Genau. Ja, die Frage ist ja, was, also das zerbrochene Gewehr bei der Graswurzelrevolution, sieht das Logo so aus. Das heißt, es ist ein modernes zerbrochenes Gewehr mit schwarzem Stern auf rotem Hintergrund. Ne? Also die rote Fahne mit dem schwarzen Stern drauf, sozusagen als anarcho-syndikalistisches Symbol. Und in der Mitte natürlich zentral das zerbrochene Gewehr als ganz wichtiger Bezugspunkt der Zeitung. Das zerbrochene Gewehr seht ihr da natürlich auch in der, das ist die erste Ausgabe jetzt nach dem Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir unterstützen, also als Graswurzelrevolution, als Zeitung unterstützen wir natürlich die Deserteure aller Seiten. Das heißt, in der neuen Ausgabe ist zum Beispiel ein Bericht über inhaftierte Kriegsgegner in Russland und was denen geschieht und wie die misshandelt werden sozusagen und was ihnen droht, also von einer Hilfsorganisation. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Friedensbewegung alles tun, damit die Kriegsdienstverweigerer und Deserteure das Land verlassen können oder auch alle, die das wollen. Also diese Ideen, dass die Leute das Land nicht mehr, dass keine Russen mehr in die Europäische Union gelassen werden sollen, finde ich unsäglich. Also es ist gerade jetzt wichtig, dass alle, die kommen wollen, kommen sollen und dass diesem Krieg auch das Menschenmaterial entzogen wird. Das ist eine ganz, ganz große Wichtigkeit und das natürlich auch auf beiden Seiten. Auf der ukrainischen Seite natürlich ganz genauso. Ansonsten sehe ich, das wird ein jahrelanger Stellungskrieg mit zigtausend Toten und wir sehen es ja jetzt auch gerade schon, Ukraine ist ein Land mit Atomkraftwerken. Die Kämpfe in Tschernobyl, die am Anfang des Krieges ja schon stattgefunden haben, da ist also mit Kanonenkugeln rumgeschossen worden auf ein verstrahltes Gebiet. Das heißt, diese Strahlung ist ja auch freigesetzt worden. Und jetzt im größten Atomkraftwerk Europas, das sind genau genommen 6 Atomkraftwerke, die hintereinander geschaltet sind, 6 Reaktoren. Also wenn es da jetzt zum Super-GAU kommt, dann ist natürlich klar, dass da werden wir alle drunter leiden. Da wird die ganze Menschheit drunter leiden. Da werden die Russen drunter leiden, die Ukrainer und natürlich auch die Menschen in der Europäischen Union. Das heißt, wir müssen diesen Krieg so schnell wie möglich stoppen. Wir müssen dazu beitragen, dass beide Seiten die Waffen niederlegen. Das ist und dann muss es halt Verhandlungen geben. Ne? Also alles andere halte ich für absolut illusorisch. Diese Kriegsförderung, die da stattfindet, ist ein Verbrechen, ja. Wenn man sich dazu sagen möchte, dann muss uns erstmal die Wahrheit sagen, was da wirklich abläuft. Denn das, was man uns hier erzählt, ist alles Mist. Ja? Der Gorbatschow ist jetzt verstorben. Keiner hat daran gedacht, mal zu erwähnen, dass der Gorbatschow gesagt hat, Wiedervereinigung Deutschlands. Ja. Er zieht den Warschauer Pakt, löst er auf und die NATO darf nicht nachrüsten. Jetzt gucken wir uns mal das Gebiet an, wie es tatsächlich aussieht. Das ist eine Provokation wiederum gegen Putin. Also, was machen wir jetzt? Ne? Das ist ein Problem. Ja, natürlich. Also die NATO. Man muss uns erstmal die Wahrheit sagen, damit wir überhaupt wissen, was da tatsächlich los ist. Ja, aber ich glaube, dass auf beiden Seiten Kriegsverbrechen begangen werden. Ja, das Mutigste. Ist richtig. Wie in jedem Krieg. Also ich denke, es ist wichtig. Genau, also und es, also als Teil der, also als Friedensbewegung ist es nicht unsere Aufgabe, sich auf eine Seite zu schlagen, sondern wir stehen auf der Seite derjenigen, die diesen Krieg bekämpfen. Also der Kriegsdienstverweigerer, der Deserteure, alle, die auch den Geflüchteten muss geholfen werden. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es sind die menschenrechtliche Lage ist eine Katastrophe, auch auf der ukrainischen Seite natürlich auch. Also das ist aber es ist natürlich ein imperialistischer Angriffskrieg von Putin, der das sowjetische Imperium wiederherstellen will. Das ist auch ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die NATO, die auch kein Waisenknabenverein ist, sondern natürlich auch die ganze Zeit Kriege führt. Und die Kriege im Irak, die, Kriege in Syrien oder eben auch in Jugoslawien oder so, das sind natürlich auch Verbrechen gegen die Menschheit gewesen, gar keine Frage. Aber natürlich dieser Angriffskrieg von Russland ist ganz klar ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den es zu stoppen gilt. Ne? Und es kann nicht sein, dass man durch Krieg ein neues Imperium wiederherstellen kann. Ne? Und Russland ist natürlich, ist der größte, flächenmäßig immer noch mit Abstand größte Staat der Welt. Also das ist von daher, Putin hat halt auch eine rechtsextreme Ideologie, das ist ganz klar. Das ist eine imperialistische Ideologie, die er hat. Das ist kein Sozialist oder so, sondern das ist ein Mensch, der möchte in die Geschichte eingehen als Wiedererschaffer des großen russischen Imperiums. Und das ist einfach Wahnsinn. Also das ist in Zeiten des 21. Jahrhunderts in einem Land, wo Atomkraftwerke sind, Krieg zu führen, ist der absolute Irrsinn. Also ich finde, das war bis zum 24. Februar für mich absolut unvorstellbar, dass ein Land wie die Ukraine, also jetzt im großen Stil angegriffen wird. Ich bin davon ausgegangen, okay, er wird wahrscheinlich die Gebiete im Osten annektieren, aber er wird jetzt keinen tatsächlichen Großangriff auf die Ukraine führen, die ja auch ein hochgerüsteter Staat ist. Ne? Also es ist und auf beiden Seiten kämpfen Faschisten mit. Ne? Also von daher, es geht nicht um Entnazifizierung der Ukraine. Also ich glaube, dieser Krieg führt auf beiden Seiten auch zu Verwerfungen der Menschen. Also die Menschen werden ja durch den Krieg, kommen die schlechtesten Seiten der Menschen zum Vorschein. Ne? Also es ist ja einfach grausamstes Gemetzel. Ja, also keine Frau, kein Mann, kein Pfennig für Staat und Krieg. Das ist das, was wir, also was die Graswurzelrevolution ja seit 50 Jahren propagiert und was immer noch aktueller denn je ist. Genau, das ist die Zeitung, von der ich eben erzählt habe. Also wegen dieser Zeitung wurde ich kriminalisiert 1999 und im Prinzip, also kriminalisiert, aber ohne, dass es eine Strafe gab. Also das Verfahren musste ja eingestellt werden. Genau, das ist das Symbol der Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen, der FÖGA. Die war in den 80er Jahren entstanden. Ihr seht auch, da ist einerseits das zerbrochene Gewehr in der Mitte und drumherum der Kreis, also dieses anarchistische Symbol und das antimilitaristisch-pazifistische Symbol. Die FÖGA ist laut Verfassungsschutz, ich muss das mal kurz wegklicken, laut Verfassungsschutz die größte anarchistische Organisation der Nachkriegszeit gewesen. Und hat halt die Graswurzelrevolution herausgegeben über mehrere Jahre eigentlich. Jetzt ist dann ist sie ja im Grunde suspendiert worden und die Zeitung ist wieder von einem unabhängigen Kreis, vom Herausgeberkreis wird die weiter herausgegeben. Und hat jetzt gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert. Ihr seht, das Symbol ist auch wieder Gras. Also das zerbrochene Gewehr ist bis heute natürlich ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Hier auch das die Faust, die das Gewehr zertrümmert im Grunde, ne, und dann praktisch das Peace-Zeichen noch integriert. Das ist auch vom 50. Geburtstagsfest der Graswurzelrevolution. Das hier ist Connection e.V., das Logo, also der Globus, und davor das zerbrochene Gewehr. Connection e.V. ist eine ganz wichtige Organisation, die ich hier auch gerne euch nochmal empfehlen würde, sich mal auch genauer anzugucken, auch vielleicht mal einzuladen, weil die unterstützen Deserteure und Kriegsdienstverweigerer weltweit und berichten auch darüber und kriegen Informationen, die ansonsten in den Medien praktisch nicht vorkommen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Organisation, die auch natürlich Teil der War Resisters International und der im Grunde auch im Rahmen der Deutschen Friedensgesellschaft aktiv ist und die im Grunde eine wichtige Arbeit leisten, die heute und in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich noch viel wichtiger wird, weil, wie gesagt, ich befürchte, dass dieser Krieg noch Jahre dauern wird und dass wir dort einen Stellungskrieg erleben, an dem wo Zehntausende von Menschen wie im Ersten Weltkrieg abgeschlachtet werden. Nur, dass es im Ersten Weltkrieg keine Atomkraftwerke gab und nicht die Gefahr eines Supergaus und auch keine 6000 Raketen, Atomraketen auf beiden Seiten. Es ist also auch eigentlich unglaublich, dass in jetzigen Zeiten in Europa ein solch heftiger Krieg geführt werden kann. Ja, das ist auch ein Anarchists and Peace, CREST, das war eine anarcho-pazifistische Rock- und Punk-Band, Punk-Rock-Band, eigentlich eine der ersten Punk-Bands in den 70er Jahren, auch natürlich mit dem zerbrochenen Gewehr und dem A-Symbol. Also das Symbol ist im Grunde auch Teil der Pop-Kultur geworden, könnte man sagen, der Rock-Geschichte. und im Grunde auch über alle Grenzen hinweg. Also das hier ist zum Beispiel die Zeitung Ohne uns, auch natürlich mit dem zerbrochenen Gewehr. Das war die Zeitung der totalen Kriegsdienstverweigerer, die also gesagt haben, wir wollen keinen Kriegsdienst bei der Bundeswehr leisten, wir werden aber auch keinen sogenannten Ersatzdienst leisten, weil wir in Kriegszeiten eben auch dann praktisch als Sanitäter und so weiter in diesem Kriegsdienst leisten in gewisser Weise. Und das war eine kleine Bewegung, die auch aus dem Graswurzelspektrum im Grunde kam, die aber eben auch in der Bundesrepublik ja nicht so erfolgreich war wie in der DDR. Also in der Bundesrepublik wurden totale Kriegsdienstverweigerer in der Regel inhaftiert. In der DDR wurde schon im Grunde 1988 von dieser praktisch Bewegung durchgesetzt, dass totale Kriegsdienstverweigerer nicht mehr inhaftiert wurden. Die wurden dann, die konnten keine Karriere machen in der DDR, aber es gab eben in der DDR auch Errungenschaften, die nach der sogenannten Wiedervereinigung, die ja eigentlich in erster Linie eine Annexion der Bundesrepublik, also der DDR durch die Bundesrepublik war, im Grunde als soziale Errungenschaften nicht in den gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens übernommen wurde. Das ist ein historischer Fehler meiner Meinung nach gewesen. Und das ist, dass im Grunde Menschenrechtserrungenschaft, die schon in DDR-Zeiten normal waren, dass sie nicht übernommen wurden, das ist eigentlich für mich ziemlich unverständlich. Also wie gesagt, die totalen Kriegsdienstverweigerer in der DDR wurden eben schon 88 nicht mehr inhaftiert, sondern auch nicht super gut behandelt, aber sie wurden eben nicht mehr wie in der Bundesrepublik in den Knast gesperrt. Und das ist von daher, denke ich mal, eine Errungenschaft von den sozialen Bewegungen der DDR gewesen, ne? Kann man so sagen. Ja, die Umweltblätter, auch ein ganz wichtiges Infoblatt des Friedens- und Umweltkreises in der DDR, also praktisch die pazifistische Graswurzelbewegung in der DDR, die es eben auch gab. Also die Graswurzelbewegung ist ja eine internationale Bewegung und war eben auch stark vernetzt zum Beispiel mit den Umweltblättern, die eben 1986 zum Beispiel die einzige Zeitung in der DDR waren, die Strahlenwerte veröffentlicht haben, nach Tschernobyl im Grunde reale Informationen über den Supergrau in Tschernobyl veröffentlicht haben, die dann auch kriminalisiert wurden. Und ihr seht auch hier nur zur innerkirchlichen Information, das stand also immer auf diesen Publikationen drauf, weil in der DDR gab es natürlich eine Zensur, die erst ab 1978 gelockert wurde. Also ab 1978 konnten in der DDR auch Publikationen hergestellt werden in der Kirche, also die dann nur zur innerkirchlichen Information dienen sollten. Und das war dann praktisch auch das Einfallstor für Graswurzelbewegungen, wie jetzt die Umweltblätter, die dann im Grunde versucht haben, antimilitaristische und alternative Ideen, anarchistische Ideen unter die Leute zu bringen, antimilitaristische Ideen. Die Umweltblätter selber wurden dann 1987 beschlagnahmt. Also es gab eine große Razzia in der Umweltbibliothek Ost-Berlin. Es war also alles unter dem Dach der Kirche. Alle angetroffenen Redaktionsmitglieder wurden verhaftet, die Zeitschrift wurde beschlagnahmt, auch das Archiv wurde beschlagnahmt. Das führte dann dazu, dass im Westen darüber berichtet wurde und gesagt wurde, ja, jetzt wird die kleine Graswurzelbewegung in der DDR überrollt. Da können wir ja diesen Milliardenkredit, den Franz Josef Strauß mit Honecker ausgehandelt hat, das kann ja nicht sein, dass dieser Milliardenkredit dann gewährt wird. Also da wurde sowohl in der Taz als auch im Spiegel, als auch in Tagesschau und so weiter darüber berichtet. Und das führte dann dazu, dass Honecker höchstpersönlich dann erwirkt hat, dass alle inhaftierten Redakteure der Umweltblätter wieder freigelassen werden. Und im Grunde war das auch eine große Initialzündung. Daraufhin wurden eigentlich DDR-weit ähnliche Zeitungen produziert. Es gab ja auch schon während der Verhaftung Mahnwachen und so weiter. Aber das war im Grunde auch der Anfang dieser sozialen Bewegung, die in der DDR ursprünglich ja nicht die Angliederung an die Bundesrepublik wollte, sondern die wollten einen freiheitlichen Sozialismus auf dem Boden der DDR verwirklichen, zum großen Teil. Also zumindest die Umweltblätter und spätere Telegraph-Redaktion. Dass es dann eine Angliederung an die Bundesrepublik geben würde, das war ja eigentlich nicht gedacht. Ne? Das kann man sagen, das ist von daher auch tragisch. Ja, genau. Ansonsten habe ich jetzt hier natürlich noch eine ganze Reihe von Bildern zusammengetragen, von zerbrochenen Gewehren sozusagen. Das ist von gestern, Antikriegstag in Münster. Wahrscheinlich sah es ähnlich überall aus. Auf der anderen Seite waren natürlich schon über 100 Leute, also das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht alle, die gestern bei dem Antikriegstag in Münster aktiv waren, aber ihr seht, wir sind nur eine kleine Bewegung im Moment. Der Pazifismus und Antimilitarismus ist in der Defensive, ganz eindeutig, und es kommt darauf an, dass man überzeugende Argumente gegen Militarisierung, gegen Remilitarisierung in Umlauf bringt, und ich glaube, das ist extrem notwendig, weil ich möchte nicht in einer Welt leben, die hochgerüstet ist, die 100 Milliarden Euro anstatt in soziale und Klimaziele investiert, in Kriegsmaterial investiert. Und da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten. Ja, ansonsten, wenn ihr wollt, kann ich das hier mal als Dia-Show weiterlaufen lassen. Und dann können wir eigentlich in die Diskussion einsteigen. Ich möchte vielleicht noch einen Satz vorlesen von einem amerikanischen Wissenschaftler, der auch das wichtigste historische Buch über die amerikanische Geschichte geschrieben hat, im Grunde eine Geschichte von unten, könnte man sagen. Und zwar Howard Zinn, der hat gesagt, man sagt, das Problem sei ziviler Ungehorsam, aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist der zivile Gehorsam. Unser Problem ist die große Anzahl der Menschen auf der ganzen Welt, die dem Diktat ihrer Regierungen folgen und deshalb in Kriege ziehen, in denen dann Millionen genau wegen diesem zivilen Gehorsam getötet werden. Unser Problem ist der zivile Gehorsam auf der ganzen Welt angesichts der Armut, des Hungers, der Dummheit, der Kriege und aller Verbrechen. Unser Problem besteht darin, dass Menschen gehorsam sind, sich die Gefängnisse wegen Bagatellvergehen füllen, während die großen Verbrecher die Staatsgeschäfte führen. Das ist unser Problem. Genau, das möchte ich euch gerne hier zur Diskussion stellen.